uns entschweben ins Märchenland. Glück ohne Ende will ich dir nur geben im Märchenland. Uns hat das Schicksal für immer vereint, und ich sorge dafür, dass dein Herz nicht mehr weint. Nimm meine Hände und lass uns entschweben ins Märchenland. Was auch geschehen mag in ferneren Tagen, nie wird meine Liebe vergehen. Und auch das Schwerste ist leichter zu tragen, wenn zwei so wie wir sich verstehen. Sorge dafür, dass dein Herz nicht mehr weint.